Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zu Themen, die man selber wählt. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Maren, hi. Herzlich willkommen. Ja, Maren, ich bin schon ganz gespannt, worüber reden wir. Also, ich habe eine Idee sozusagen mitgebracht und ich bin sehr interessiert daran, das kollektive Gehirn mal so ein bisschen dazu anzuzapfen. Und zwar sieht man ja an der Entwicklung in Deutschland und auch weltweit, dass dieser Gedanke von Demokratie immer weiter in Frage gestellt wird, immer vermehrter. Was nützt uns das eigentlich, wenn wir sowieso irgendwie nicht wirklich mitbestimmen können? Im letzten Endes machen es die großen Firmen irgendwie unter sich aus und so weiter und so fort. So eine Politikverdrossenheit. Wofür gehe ich eigentlich wählen? Und meine Frage wäre, brauchen wir Demokratie 2.0? Ja. Wie kann man Demokratie neu gestalten oder den demokratischen Prozess neu gestalten, sodass die Menschen wieder das Gefühl haben, meine Stimme zählt etwas. Und wie kann man aber auch durch diese Demokratie 2.0 manche Fallstellen, die es jetzt gibt, vielleicht so ein bisschen ausklammern und so ein bisschen Lobbyistengruppen, was auch immer, wie kann man die sozusagen dadurch ein bisschen sich vom Hals halten als Gesellschaft? Und meine Frage wäre, oder habe ich schon auch mehrfach gestellt, ist, muss unsere Demokratie modularer werden, so wie unser tägliches Dasein immer modularer wird? Wir können wählen zwischen Remote arbeiten oder Wechselmodell. Familien werden immer modularer dadurch, dass also Beziehungen halt nicht mehr bis ins Absurde irgendwie weitergeführt werden. Wir können uns wählen, heute esse ich indisch, morgen esse ich italienisch und übermorgen koche ich selber. Ist es vielleicht Zeit, unsere Gesellschaft ähnlich modular gestalten zu können? Also, dass zum Beispiel man nicht mehr unbedingt Parteien wählt, eine für alles, sondern ich möchte bitte, dass sich die Grünen um das Thema Umwelt kümmern. Ich möchte bitte, dass sich die Partei um das Thema Digitalisierung kümmert. Ich möchte bitte, dass sich die CDU, keine Ahnung, wofür kümmert, wenn es sein muss. Also dass man aber dadurch Themen wählt, nicht nur die Partei als solche. Und dann kann man das machen, dass die Partei, die die meisten Themen bekommt, ist die herrschende Regierung. Und dass aber trotzdem die Parteien, die für ein bestimmtes Thema gewählt werden, sich trotzdem darum kümmern. Ja. Weil ich das immer sehr absurd und sehr fragwürdig finde, dass eine Partei alles können muss, wenn sie regierende Partei werden möchte. Also dass die Grauen Panzer halt niemals eine komplette Regierung stellen werden können mit Außen- und Innenpolitik. Finde ich jetzt irgendwie klar. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem für die Belange der Senioren nicht trotzdem unfassbar viel machen können. Und gibt es eine Version der Demokratie, wo wir das halt wirklich, dass auch kleinere Parteien eine Chance haben, dass mehrere Meinungsschichten eine Chance haben, gehört zu werden und auch vielleicht ein bisschen eine Agenda gestaltet werden kann, dass es unser Top-Thema, das wir hier in Deutschland haben. Ah, okay. Zum Beispiel, also unter anderem. Genau. Ansonsten sozusagen, also der grundsätzliche Gedanke, also wenn man es jetzt sozusagen möglichst wenig umändern müsste und trotzdem eine Vorstellung davon haben möchte, wäre es zum Beispiel, wir haben jetzt nicht mehr eine Bundestagswahl, wo wir eine Regierung wählen, sondern wir, oder vielleicht schon haben wir eine Wahl, aber auf jeden Fall wählen wir nicht, wir setzen hier ein Kreuz und die sollen regieren, sondern wir haben vielleicht, keine Ahnung, einen Themenbereichskatalog, Außenpolitik, bla bla bla, und wir setzen da jeweils unser Parteikreuz. 15 also Ministerien oder was immer. Man könnte ja zum Beispiel die Ministerienaufteilung direkt nehmen. Und dann die Partei, die dann die meisten Ministerien bekommt, ist die regierende Partei. Und alle anderen kümmern sich aber trotzdem um das, wofür sie gewählt wurden. Um eben auch diese Fokussierung, die dann dadurch möglich ist, wirklich was zu leisten. Und ich glaube, was dadurch noch wieder nach vorne gebracht werden könnte, ist der Diskurs im Bundestag, der Diskurs unter den Leuten, eine Notwendigkeit auch, sich mit verschiedensten Parteiprogrammen mal wieder auseinanderzusetzen und nicht nur zu sagen, es war egal, was ich jetzt wähle, es ist eh die gleiche Suppe irgendwie, nur die eine ist rot und die andere ist schwarz. Mhm. Aber im Grunde sind sie eh alle gleich, sondern man muss dann vielleicht gucken, okay, wo sind dann wirklich auch wie können sich die Parteien Unterschiede herausarbeiten in den einzelnen Themen? Wo können sie sich hervorheben? Wo wollen sie unbedingt gewählt werden? Und wo müssen sie dann eben auch Ergebnisse liefern? Weil das hast du dann als nächstes sozusagen, du hast eine ganz klare Aufgabe, die du verteilst. Und wenn sie das nicht schaffen, dann weißt du genau, wer was verrückt. Du weißt genau, wo da die Räder nicht gegriffen haben und kannst sagen, okay, bei der nächsten Bundestagswahl gibt es direkt eine 5%, 5% Abzug, weil ihr euch nicht drum gekümmert habt. Ihr habt es nicht gerissen, irgendwie so gar nicht. Ich weiß, das ist super vielschichtig, aber ich glaube, weißt du, weil dann hat man wieder das Gefühl, die Politiker müssen Rede und Antwort stehen. Wir haben ein bisschen mehr Sarg da drin, was gemacht wird und wer dafür verantwortlich ist. Weil so wissen wir es einfach gerade gar nicht. Da haben wir eine konkretere Vorstellung sozusagen, was dabei wahrscheinlich rumkommt. Und es ist auch eine höhere Garantie sozusagen oder eine höhere Verbindlichkeit mit einem Wahlsieg verbunden. Richtig. In einer gewissen Hinsicht. Genau, also dann stelle ich mir das so vor, man will gar nicht unbedingt einfach nur, keine Ahnung, Außenministerium, SPD oder so. Und am besten würde man ja dann direkt sowas wie ein Projekt wählen oder so. Genau. Oder so eine Marschlinie oder sowas. Richtig. Also wahrscheinlich nicht einzelne, also weil das wäre dann einfach direkte Demokratie, wäre ja sozusagen das komplett dazwischen. Alles. Du willst das richtig verstehen, sowas dazwischen. Genau, richtig. Zwischen Parteipolitik und direkter Demokratie. Ja. Nicht jeder wählt für jeden einzelnen Gesetzesentscheid alles, sondern man wählt für bestimmte Portionen, sagen zwei verschiedene Gruppen, wir wollen grundsätzlich diese Linie fahren in diesem Bereich und wir wollen die Linie fahren und dann macht man da halt das Kreuz. Genau. Und man kann dann eben auch sagen, die Partei, wir brauchen Digitalisierung. Wir müssen jemanden dafür haben, der sich wirklich dafür einsetzt. Die Diskussionen, die darum dann entstehen könnten im Bundestag, weil eine Gruppe fokussiert sich damit beschäftigt und die Kompetenzen dafür hat, die Wahrscheinlichkeit, dass dann was losgetreten werden kann und dass dann auch nicht mehr so parteiintern gewählt werden muss, wenn irgendwas bestimmt wird, sondern es muss mit Argumenten überzeugt werden. Es muss so, ihr habt das Ministerium so oder so, wir können jetzt gerade nicht daran rütteln, aber wir können dafür sorgen, okay, eher den Weg weiter vorwärts oder den Weg weiter vorwärts. So, und dafür kann ich als Grüne stimmen, dafür kann ich als CDUlerin stimmen und SPD oder was auch immer, weil es in dem Moment nicht mehr parteiabhängig ist. Mhm. Zumindest weniger. Ne? Genau, also, Das weniger, ist ja immer noch die Frage. Das wird wahrscheinlich immer noch taktisch gewählt werden. So, aber ja, und Parteien selber werden wahrscheinlich, solange sie noch als Einheit agieren, haben sie ja auch ein Interesse, sich gegenseitig. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann nicht als Verräter dastehst, wenn du jetzt mal für die eine Richtung oder die andere Richtung stimmst, könnte, glaube ich, dadurch besser gegeben sein. Ja, also es wird halt vielfältiger und es sind halt weniger diese großen Pakete, die ineinander stehen, sondern halt es wird differenzierter. So. Man könnte leichter sagen, nee, das Projekt unterstütze ich jetzt mal nicht. Genau. Oder nicht meine Abteilung. Ja, ja. Ja, also oder macht euer Ding, weil wir haben eh keine Ahnung davon. Ja, eben. So. Ja. Und es würde auch ermöglichen, dass vielleicht mehr Spezialisten in dem Bereich auch sozusagen Politik machen können. Richtig. Weil man halt jetzt nicht mehr, man muss nicht erfolgreicher Politiker sein und dann landet man vielleicht mal in dem Bereich irgendwann, in dem man auch mal was studiert hat oder sowas. Genau. Sondern man könnte halt sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht kein Berufspolitiker eigentlich, aber ich weiß viel hier drüber und ich habe einen Plan, was ich da machen möchte und dann kann man sich halt zum Beispiel. Richtig. So, also das, und wie gesagt, ich hab auch schon Wissenschaftsstudenten dazu gefragt, Geschichtsstudenten, ob es irgendwie ein Gedankenmodell dazu gibt, ob es irgendwie mal was gibt, wo sowas mal angedacht wurde, weil es ja verschiedenste Modelle gibt mit Erst-Zweitstimme und wenn die erste Stimme nicht gewinnt, dann zählt aber dann die Zweitstimme wieder irgendwo anders hinzugezogen und so, dass Demokratie nochmal wieder mit anders Umverteilungsmodellen da Stimmen mit erster Zweitstimme irgendwie gemacht werden kann. Aber sowas, dieses Modulare, habe ich halt so noch nicht gehört. Und also die größte Fallstelle, die ich halt jetzt so sehe, ist halt, das Volk muss sich halt wieder mehr mit Dingen beschäftigen, für die es einfach gerade keine Zeit hat. Ja, wobei, also ja, auf jeden Fall, das war ja auch immer sozusagen ein Gegenargument gegen die rechte Demokratie, von wegen, ja, das überfordert den Wähler oder also blödet ihm sehr viel auf, ja, ja, oder funktioniert nicht, wenn der Wähler der, ja, Verantwortung, ja, nicht nachkommt oder so. Ja. Und aber das ist ja in einer gewissen Hinsicht beugst du dem ja vor, wenn du, ja, halt sagst, wir machen eben nicht einzelne politische Entscheidungen, wird der Kurtentunnel hier jetzt gebaut, ja. Ja, ja, ja, sondern halt, ja, ja, eine grundsätzliche Leitlinie, was es ja vereinfacht. Und also ich kann mir das durchaus vorstellen, also weil es halt die Motivation und die Greifbarkeit erhöht, weil es halt nicht mehr dieses, ich, jetzt im Moment ist ja eher so, ja, keine Ahnung, wenn man jetzt Wahlplakate liest, ja, oder, ja, von den großen Parteien, ja, ja, das ist ja immer, ja, was sind das so irgendwie, keine Ahnung. Zukunft für Deutschland, ach, danke, Zukunft, ja. Zukunft für Deutschland, wähl diese Partei. Und dann so, ja, das ist so, ja, ja, danke, ja, das wollen wir ja nicht alle. Also das, so. Das heißt, man wählt eher, und so gesehen erfordert das ja auch von den Wählern sehr viel politische Kompetenz, theoretisch, weil jetzt musst du ja selber losgehen und rausfinden, was Parteien, genau, eigentlich für Politik gemacht haben. Richtig, ja, ja. Du musst dir selber zusammenreihen, was für Politik dann, ja, wahrscheinlich machen werden nach der, ja, Wahl. Weil, das ist ja auch. Ja. Oder du wählst halt uninformiert sozusagen, ja, oder mit weniger, ja. Und wenn man halt so ein bisschen diesen Penalty-Point irgendwie noch mit reinbringt, ja, dann haben die Parteien nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Motivation, dann auch wirklich das durchzuziehen, was sie in ihren Wahlversprechen gesagt haben. Weil die Konsequenzlosigkeit ist, glaube ich, das, was viele Leute auch so müde macht. Weil die Politiker können schalten, weil gefühlt, wie sie wollen. Nicht, dass sie es unbedingt tun, aber das Gefühl ist, glaube ich, ja, da. Ja, ja, ja. Es ist losgelöst. Und es passiert im Nachhinein nicht. Ja, was ja auch in gewissem Umfang, glaube ich, halt an dem Koalitionssystem in Deutschland liegt, weil du halt immer sagen kannst, also du hast ein Wahlprogramm, aber dann hast du halt eine Koalition, war jetzt mit Ampel, genau, ne? Also, ja, ja. So, und ja, sonst halt auch ganz immer sagen, ah, wir würden ja gerne, aber mit unseren, ja, ja, ja, die sperren sich da. Genau. Das sagen dann alle immer in total, aller Richtung. Total, auf jeden Fall. Okay. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass da dann eine AfD zum Beispiel, die dann wirklich auch mal Argumente bringen muss, die über Ausländer raus hinausgehen, wenn sie mehr als nur ein Ministerium haben. Ah, okay, ja. Ne? Also die müssen dann halt wirklich für innen- und außenpolitische Dinge, die müssen für Familie und Recht und Ordnung und was auch immer, müssen sie ganz andere Argumente bringen, um wirklich dann vielleicht Leute zu überzeugen, die jetzt gerade eher so kippelig sind. Leute, ja, die AfD wählen AfD. Ja. Yeah. So, ne? Aber du kannst halt, sagen wir mal, zum Beispiel, du hast 3 Stimmen. Mhm. Du kannst dadurch dann das Ministerium wählen, oder deine Partei wählen, welches Ministerium. Und dadurch ergibt sich eine Prioritätenliste. Weil du hast dann so, die meisten Stimmen haben die Grünen für Umwelt bekommen. Das Ministerium für Umwelt hat die meisten Stimmen für die Grünen bekommen oder so. Weißt du, und dann könntest du dadurch auch noch den Mechanismus der Priorisierung, ja, okay, ja, ja, okay, auch noch bekommen. Ja, ja. Weil, ne, was also, jetzt die wichtigen genau, Themen sind und so weiter. Okay, ja, ja, verstehe. Ne, also es ist super komplex. Ob man es in einer Wahl alles unterbringt, weiß ich halt nicht. Müsste aber, man ja dann auch vielleicht, genau, auch nicht, weil, genau, es sind ja auch kleinere Wahlentscheidungen sozusagen. Genau. Man könnte das ja auch fächern. Genau. Nochmal zu dem Thema, wie hast du das genannt? Nicht Bestrafung, aber doch Penalty. Penalty, yeah, ja. Was genau? Also du hast kurz gesagt, irgendwie 5% Abzug. Ja, genau. Also nur, dass du einmal, dass ich eine bessere Idee habe, was zum das Beispiel, für die Idee in dein Wahlversprechen, ja, gesagt hast, wir wollen 5% weniger Arbeitslosigkeit in den nächsten 4 Jahren erreichen und du merklich nichts dafür oder dagegen getan hast. Also wenn wirklich offensichtlich nichts geschehen ist, um diesen Prozentsatz irgendwie zu erreichen, wenn es denn durch Entscheidungen oder durch weltpolitische Lage, Ukraine-Krieg, Pandemien, was auch immer, ja, dass nicht erreicht wird, dann klar nicht, aber dass es einen Mechanismus gibt, dass die Parteien ein bisschen abgestraft werden bei der nächsten Wahl. Okay. Dass du direkt 5%, also dir 5% abgezogen werden, egal wie viele Stimmen du kriegst. Okay, ja, verstehe ich. Also alles andere hat mir bis jetzt gefallen. Ich glaube, da bin ich nicht so. Ja, gut, das ist ein Sternchen. Ja, verstehe ich. Aber was ich auch meine, also das Hauptproblem wird sein, dann wird darüber diskutiert, was erfolgreich ist und was nicht. Ja, und so weiter. Klar, auf jeden Fall. Ist natürlich. Aber vor allem, ich glaube, das System könnte an sich schon in dem Bereich auch eine Verbesserung bieten, ohne Penalty. Ja, klar. Weil es ja greifbarer wird. Das heißt, also dann würde man ja mal denken, man ist bei der nächsten Wahl und man hat das Außenministerium steht auf der Agenda, dann würde man ja nachgucken sozusagen, würde nicht gucken, was war denn die Regierungskoalition und was ist in den 4 Jahren passiert, sondern würde gucken, okay, was war die letzte Wahl, wer ist angetreten, wer hat gewonnen, womit sind die angetreten? Genau. Und dann können ja auch die Leute selber, also ich meine, eine Wahl ist ja letztendlich auch Feedback für vergangene Entscheidungen. Und wenn es überschaubar ist, was sich vorgenommen wurde und was dabei rumgekommen ist, dann können die Leute das, glaube ich, auch selber entscheiden. Und dann wird es automatisch bestraft, wenn die Leute sich blöd anstellen. Natürlich. Ja. Ne? Also weil du dann wirklich viel gezielter, glaube ich, genauer vergleichen kannst, Ist-Zustand, War-Zustand und was wollen sie tun, um was zu verändern. Warum mich das gerade ein bisschen erinnert, ist so, also ja, Community Funding oder Kickstarter oder sowas. Voll. So nur halt mit quasi statt mit Geld, mit politischer Macht. Ja, und halt mit Stimmen anstelle von Geld. Ja, genau. Dass man halt quasi sagt, das Projekt überzeugt mich, das möchte ich umgesetzt haben. Ich unterstütze. So, ne? Und das, also. Das verstehe ich. Weil ich glaube, wir sind alle super müde, wir müssen alle arbeiten, wir müssen alle irgendwie mehr machen als die Leute, glaube ich, vor 50 Jahren. Einfach das Pensum an Arbeit, Familie und so Social Media, du wirst den ganzen Tag geballert mit Nachrichten, mit Neuigkeiten, mit Meinung. Du wirst jeden Tag gefragt, eine neue Meinung jetzt zu haben. Irgendwie. Die Leute sind müde und du kriegst nicht mehr das raus für die Arbeit, die du reinsteckst, wie noch vor 50 Jahren. Ja. Also dieser Generationsvertrag, der ist halt einfach so komplett am Zusammenbrechen irgendwie. Ja, Überalterung. Überalterung und auch einfach, du konntest halt mit einem Einkommen, konntest du vor 50, 60 Jahren, konntest du noch ein Haus kaufen. Mhm. Und hattest das, keine Ahnung, in 10 Jahren abbezahlt. Ja. Mit einem Einkommen. So. Und das, du, ohne zwei Erben irgendwie anzugraben, kannst du hier kein Haus wachsen. Ja, ich meine, wir haben Wohnungsmangel auf jeden Fall. Deshalb, warum soll ich mich für Politik einsetzen, wenn gefühlt nichts dabei für mich rauskommt? Mhm. Aber was bei dem System ja auch so ein Vorteil wäre, also ich will, glaube ich, jetzt gerade, ohne viel drüber nachgedacht zu haben, wäre ich wahrscheinlich der Ansicht, man sollte dann die Wahlen wahrscheinlich auffächern. Auf jeden Fall. Und das einfach getrennt und weil was dann ja die Konsequenz auch ist, es ist ja nicht mehr so, entweder du gehst hin und machst 3 Kreuze oder halt nicht, sondern du kannst ja dann auch wenn du einen Bereich hast, der dich besonders interessiert, dann wählst du halt für das Ministerium und dann enthältst du dich vielleicht bei einem anderen, wenn du da einfach keine Ahnung hast und auch keine Lust, dich reinzufuchsen. Das heißt, du kannst dich an der politischen Willensbildung leichter beteiligen in den Bereichen, die dir wichtig sind. Das und auch da wäre, ne, das wäre vielleicht dann der Mechanismus, um zu gucken, wie ist das Meinungsbild der Nation? Ja. Für welches Thema kommen ganz viele zur Wahl und für welches Thema ist so... Ja, genau. Weil die Leute so, Das wäre wahrscheinlich Wahlbeteiligung wäre dann das entscheidende Kriterium. Genau, richtig. Womit man halt die Hierarchie dann auch aufbauen kann. Die Hierarchie der Thematisierung irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei man, es gibt natürlich ein paar praktische Probleme, zum Beispiel im Finanzministerium ist wahrscheinlich eigentlich immer wichtig, aber ich weiß nicht, wie viel Wahlbeteiligung dabei rumkommt. Ja, aber wie gesagt, da könnte halt so dieser Mechanismus greifen. Vielleicht gibt es ausgeklammerte Ministerien, wo man sagen muss, die regierende Partei, die meisten Ministerien gewinnt. Das ist die Regierungspartei, die stellt den Bundeskanzler und die haben dann diese geschützten Bereiche, halten die inne, wie Finanzministerium zum Beispiel. Im Moment irgendwie gedacht. So, ne? Dass man sagt, okay, es gibt 2-3 Sachen, die müssen dann in der Hand der Regierungspartei liegen oder Oder neutral, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das neutral zu gestalten, weißt du, gerade, weil du darfst halt dann nicht eine Regierungspartei haben, die für die Finanzen gewählt wurde, die dann auf dem Geld sitzt und gegen die Regierungspartei im Umweltschutz zum Beispiel dann sagt so, nö, ihr kriegt das Geld halt einfach nicht. Es ist mir vollkommen egal, was ihr da jetzt irgendwie für Pläne habt. wie viele Leute dafür gestimmt haben, aber es ist mir ziemlich egal. ihr kriegt das Geld halt einfach nicht. Viel Spaß. Ja. Viel Erfolg. Wiedergewählt zu werden. So. Also das, ja, genau, das dürfte halt nicht sein. Genau, also man könnte halt hoffen, dass sozusagen die Betrachtung oder die Bewertung der Leistung dann differenziert genug ist, dass quasi man trotzdem auch für das Finanzministerium eine eigene Wahl macht. Ja. Aber dann halt die Bewertung oder der Maßstab halt nicht ist, vielleicht eine grundsätzliche Politik, halt sowas, keine Ahnung, FDP sagt, Ausgaben raus und Staatssparen und andere sagen, Sozialsysteme ausbauen. Ja. Nee, wobei das ist ja schon, aber halt mehr Geld in den Staat, weniger Geld in den Staat, vielleicht als grundsätzliche Maßstab, Steuerhöhe oder sonst was. Ja, oder auch zum Beispiel dieses, die Schuldenbremse jetzt einfach mal, die Handbremse so komplett losgemacht, obwohl vorher jahrelang irgendwie nichts passiert ist und man sich fragt, das hätte man bestimmt irgendwie anders lösen können. Was hätte, Hätte irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie da schon mal... Hätte das heißt, man könnte so eine grundsätzliche Marschrichtung geben im Sinne von, wie wollen wir mit den die Finanzen des Staates handhaben, die dann aber sozusagen in anderen Bereichen apolitisch ist, würde ja dann auch Sinn ergeben, weil man ja die mit anderen Ministerien dann vielleicht nicht kriegt. Das heißt, wenn man in seinen Plan fürs Finanzministerium reinschreibt, wir wollen, keine Ahnung, Umweltpolitik machen, dann ist die Wahl halt, vielleicht kriegst du das Ministerium, aber das andere nicht und dann hast du einen zufälligen Plan. Vielleicht spielt da dann auch wieder rein die Priorisierung nach Wahlbeteiligung, weil du dann sagen kannst, das Ministerium mit der meisten Wahlbeteiligung und mit den meisten Stimmen, was auch immer, das bekommt dann automatisch so und so viel Prozent des Kuchens. Weil die Priorisierung des Volkes ganz klar sagt, hier liegt unser Fokus. Kann ich mir vorstellen, dass dann direkt Sachen wie das Soziale, Umwelt, Arbeit schon direkt irgendwie mehr Schwung bekommen, weil die Bevölkerung merkt, hier kann ich direkt dieses Thema kann ich direkt mitbestimmen, indem ich sage, das war ein Programm. Und das ist mir auch wichtig, sozusagen. Und ich habe sonst immer für die und die Partei gestimmt. Das hat finanzielle Folgen, weil dann das Ministerium für Finance dann mehr Geld in dieses Ministerium stecken muss. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also ja, genau. Oder so ein Zwischending, dass sie irgendwie mehr Verhandlungsmacht haben. Ja, oder so. Und dann würde man halt bei der Finanzministeriumswahl würde man dann gucken, okay, wer hat gewonnen? Wie war die Verteilung? Wie viel hätten sie kriegen müssen? Ja. Haben sie so viel gekriegt? Und dann kann man das auch wieder auf die Wahl. Und kann direkt sagen, so, ihr habt hier mit falschen Karten gespielt. Oder ihr habt nicht das rausgegeben, was ihr hättet rausgeben sollen. Ja. Man hat einen viel direkteren Kontrollmechanismus, glaube ich, dann, wenn es halt nicht mehr nur eine Partei oder eine Koalition für alles, sondern wir haben ganz klare Vorstellungen und eine Idee davon, wer wofür verantwortlich ist. Und es ist trotzdem noch so, dass ich eben nicht als Wähler das Fachwissen haben muss und den Gesetzentwurf lese, sondern ich kriege halt ein Programm, eine Idee vorgestellt. Immer noch eine Idee ist ja hoffentlich dann verständlich. Genau, und du kannst dann halt wirklich auch modular sagen, interessiere ich mich dafür ja oder nein, gehe ich hin ja oder nein. Und ich habe aber eine übersichtlichere auch Informationskultur dann direkt inkludiert, weil du genau siehst, für das Ministerium wollen die wollen für das Ministerium das und kannst direkt vergleichen, weißt direkt, was für das eine Ministerium, für das jetzt gewählt wird, von jeder Partei, die sich zur Wahl stellt, irgendwie auf dem Zettel steht. Mhm. Und meine Hoffnung wäre dann, dass es auch schwerer wird, was in der Ampelregierung passiert, ist, dass irgendwie Lindner irgendwas blockiert, aber nicht, weil er das an sich schlecht findet, sondern weil er halt in einem ganz anderen Bereich was blockiert. Genau. Ja. Sowas wird ja auch dadurch vorgebeugt, in gewissem Umfang. Es wird schwerer gemacht und du kannst es, glaube ich, dann anders nachvollziehen. Mhm. Also, ich meine, gut, wir konnten jetzt auch alle sehen, dass der Lindner jetzt irgendwie, irgendwie so in der Tür stand und, passierte nichts. Ja. Und es gab keine Konsequenzen für ihn, außer dass jetzt alle sagen, du. Aber ja, und es ist ja auch immer diese Doppelfunktion, wenn du halt als Parteichef in einer Koalition bist und dann auch Verantwortung hast für die nächste Bundestagswahl und so weiter. Klar. Und dann bist du Minister. Das heißt, in solchen Fällen wäre es ja eher so, die Parteien wären ja eh breiter aufgestellt. Genau. Und der Parteichef hat dann eine weniger zentrale Rolle, weil er dann nicht Bundeskanzler, also vielleicht wird er Bundeskanzler, aber das ist halt anders relevant. Ja. Das heißt, es wäre auch eher der Fall, hoffentlich, dass eben diese Doppelbesetzung nicht mehr stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Finanzminister gewählt wurde und mich dann hinstelle und auf einmal irgendwelche Forderungen an das Umweltministerium stelle, was mit deren Politik zu tun hat, dann würden alle sagen, Moment mal, was hast du denn damit zu tun? Du hast ja überhaupt nichts zu tun. Ja, genau, dafür wurdest du nicht gewählt. Genau, wir haben hier ein Plenum, du kannst mitdiskutieren, du kannst deine Meinung sagen, aber es ist eine Meinung. Du kannst damit vielleicht andere beeinflussen, wie sie stimmen, aber nicht grundsätzlich sozusagen sagen so, nee, es ist zu, ist dicht, machen wir überhaupt nicht. So. Interessante Frage für mich wäre dann, gibt's dann noch so etwas wie einen Bundestag und was ist die Rolle davon? Also haben wir dann noch so etwas wie ein Parlament? Weil das wäre ja. Ich glaube, du musst ja trotzdem die Validität von Ideen diskutieren können. Ja. Du musst die Sorgen oder Einwände der einzelnen Parteien trotzdem ja hören. Ne? Also Oppositionsarbeit sollte ja auch möglich sein. Sollte möglich sein. Und nur weil du Experte auf Bereich X bist, bist du dann halt ja nicht unbedingt Experte im Bereich Y. Also wenn dann zum Beispiel denn die Umweltpolitikpartei, wie auch immer sie dann heißt oder wer auch immer sie dann ist, sagt, wir möchten jetzt nur noch in erneuerbare Energien investieren und das kostet dann so und so viel. Und dann kommt aber jemand an und sagt, Moment mal, können wir aber bitte uns diesen Bereich der Finanzierung einmal nochmal genauer anschauen, weil darüber habt ihr jetzt gerade irgendwie noch so gar nicht gesprochen. Diese Einwände müssen ja möglich sein. Ja. Oder dann sagen, ich habe noch eine zusätzliche Idee. Oder können wir das vielleicht in einem anderen Zeitraum machen? Oder es muss ja ein Miteinander irgendwie dann möglich sein. Aber du hast ganz klare Rollenverteilung oder Themenverteilung, Zuständigkeitsbereiche irgendwie, die ganz anders, glaube ich, geklärt sind. Mhm. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das dann sozusagen sich verhält. Also wenn dann meinetwegen Abstimmungen stattfinden oder so. Ja. Das wäre dann interessant. Haben wir dann einen Bundestag mit einer Konstellation? Mein erster Gedanke war, der ist zusammengesetzt auch über diese Priorisierung sozusagen. Wo sind meistens Wahlbeteiligungen und halt einfach ohne die Gesamtstimmen oder wie auch immer. Ja. Wobei ja, wenn lauter kleine Wahlen stattfinden, die gestern häufige Veränderungen, aber wie auch immer. Aber das wäre ja auch irgendwie, dann hätte man potenziell ja wieder das Problem, dass Parteien, die wichtige Stellen bekommen haben, in anderen Bereichen blockieren können. Weil wenn jetzt, keine Ahnung, für Digitalisierung die Piraten gewählt wurden, dass man auf der Strecke fährt, oder? Ja. Aber die haben halt insgesamt immer noch wenige Stimmen. Keine Ahnung, ist vielen Leuten wichtig. Da könnte es ja immer noch passieren, dass sie dann versuchen, ihr Ding umzusetzen und dann in den Abstimmungen überstimmt werden. Dann könnte man gucken, ob es dann irgendwie so einen Mechanismus gibt, wie als ministeriumsinhabende Partei hast du grundsätzlich schon mal 30% der möglichen Stimmen auf deiner Seite. Ja. Oder in den Sitzungen finden sich die Leute ein oder die Flügel der Partei ein, die für dieses Thema auch eingetreten sind. Ja. So etwas. Das heißt, keine Ahnung, bei der Sitzung zur Digitalisierung sitzen dann halt nicht alle aus allen Bereichen, sondern dann gibt es halt eine gesonderte Sitzung, wo halt nur die Leute auftauchen, die auch in dem Bereich zur Wahl gestanden sind. Immer noch Leute, die sich dazu wahlgestellt haben und gesagt haben, nee, wir wollen alles mit Papier und Büroklammern weiter regeln. Ja, ja. Die können dann immer noch, sitzen da dann wieder drin. Und können. Was natürlich dann wieder fördern würde, dass sich manche Parteien über Themen Gedanken machen müssen, die sie jetzt vielleicht ausklammern. Wenn sie zum Beispiel, wir wollen dann ja verhindern, dass die Grauen Panzer irgendwie 100% der Stimmen in der Rentenpolitik. Der Rentenpolitik machen. Und dann irgendwie, alles in die Rente, Leute, genau, alles in die Rente. So. Sondern dann müssen halt Parteien, die sich für dieses Thema zur Wahl stellen, die dann an diesem Prozess mit teilhaben können, müssen sich natürlich auch entsprechend Gedanken gemacht haben. Die können jetzt dieses Thema. Die Grünen können jetzt nicht über Umweltpolitik auf einmal auch da in der gleichen Sitzung sitzen und dann auch da erzählen, was sie von Rentenpolitik halten. Sie hätten halt dafür antreten müssen. Sie hätten im Wahlkampf halt eine valide Strategie präsentieren müssen, um überhaupt sozusagen ernst genommen werden zu können für diesen Posten. Und man muss quasi für den Themenbereich einen Plan haben, um beim Themenbereich dann auch mitzureden nach der Wahl. Genau. Ja. Ja, das fällt mir sehr gut. Plan haben? Das ist ein ein, zwei Überlegungen natürlich. Ja, also genau, das wäre halt auch gefächert. Es könnte halt passieren, dass sich dadurch der Gesamtapparat natürlich massiv vergrößert. Also es müssen wesentlich mehr Leute Politik machen sozusagen. Auf jeden Fall. Das heißt, man müsste dann gucken, in welchem Rahmen, in welcher Größenordnung die einzelnen Sitzungen stattfinden und wo und so weiter. Auf jeden Fall. Aber ich fände es halt super spannend, sowas einfach mal durchspielen zu lassen, wie gesagt, von der Uni irgendwie, von der wirtschaftspolitischen Uni irgendwie. machen mal so ein Plenum dann auch. Da kann man sowas kommunal irgendwo mal testen, die sich für sowas aufmachen. So verschiedene Themenbereiche zum Beispiel. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Sowas funktionieren könnte. Also ne, ich wäre super interessiert daran, irgendwie mal Stimmen zu hören, die sagen, ja cool, ich hätte Bock, mir darüber mal Gedanken zu machen, wie sowas in der Realität aussehen könnte. Wie man es umsetzt. So. Ich habe noch eine Wildcard für dich, wenn du möchtest. Ja, klar. Bundestagsschöffen. Das Schöffensystem im Gericht ist ja so, dass du Leute aus der Bevölkerung, die sich freiwillig dafür sich melden, zur Vollstreckung irgendwie mit beitragen. Also die ihre Meinung mit abgeben oder die für... In den USA ist das die Jury, ich weiß nicht, wie genau. Das in Deutschland... Aber hier läuft, glaube ich, noch mal... Ja, wir haben keine Jury auf jeden Fall, genau, aber okay. Ein bisschen anders. Und man kann sich als Bundestagschefe melden und das sozusagen... Du für 2 Jahre kannst du nach Berlin fahren und kriegst auch ein Geld und was das ist. Ja. Und kannst aber auch aus jeder Bevölkerungsschicht kommen. Und du kannst aus jeder Bevölkerungsschicht kommen, deinen Senf mit dazugeben und als Schöffenplenum hat man auch eine gewisse Gewalt im Sinne von zum Beispiel, okay, mir ist dieser Punkt noch nicht genug diskutiert worden oder ich hätte gerne noch mal eine zweite Runde dazu oder so. Und weil man so vielleicht nochmal fördern kann, dass die wahren Bürger irgendwie auch nochmal wirklich vor Ort Mitspracherecht haben können oder gehört werden können. Oder weil Politiker sind heutzutage einfach nicht mehr der Metzger, der es irgendwie geschafft hat, plötzlich im Bundestag zu landen oder Leute, die mal eine Firma hatten und im Bundestag gelandet sind. Nö, es sind Berufspolitiker. Das sind Berufspolitiker, also, die halt mit ganz vielen Themen einfach gar nichts mehr zu tun haben, die selber seit Ewigkeiten keine Steuererklärung mehr gemacht haben, während sie gearbeitet haben. Und ich glaube, manchmal braucht es diese Stimme von außen, die dann sagt, Moment mal, ich habe es jetzt noch nicht verstanden, wir brauchen hier nochmal, könnt ihr das bitte nochmal wiederholen? Oder die dann sagen, nicht als Einzelperson, aber vielleicht als Gesamtschöffenplenum, wir haben hier die und die Fragen, die müssten bitte nochmal beantwortet werden. Das sind unsere Einwände und die müssen gehört werden. Ah, ja. Ne? Also, dass da wirklich vor Ort wirklich beeinflussend wieder normale Leute mitdiskutieren können. Das ist jetzt einfach nur ein anderer Gedanke ein sozusagen, der mit da reinspielen kann, aber nicht muss. Ja, ja, okay, aber es sind sozusagen... Genau. Lose, verbundene Ideen, aber das eine ist das eine, das andere vielleicht auch alleine oder so. Ja, ja. Genau. Ja, verstehe. Ja. Ja, also da gibt's natürlich die Frage von wegen, wie ist die Vergabe der Plätze und so weiter, weil ja, gut, aber da kann man sich genauso wie bei jetzigen Chefen, man meldet sich freiwillig auf eine Liste und dann wird man random gewählt und gezogen. Ah, Losvergabe. So, zum Beispiel. So, ja, ja. Weil das, ne, also, ich stelle mir gerade vor, wie schnell würde das zu einer zweiten Bundestagswahl werden, sozusagen? Das wäre halt eine Wahl. Ja, genau. Du setzt dich auf so eine Liste. Wird natürlich geprüft, ob, also, ne, keine Ahnung, Vorstrafen, was ja, auch, obwohl auch jemand mit Vorstrafen, finde ich, hat ein Recht, gehört zu werden. Also nur weil du halt, ne, dafür haben wir ein System, wo du im Gefängnis bist und sozusagen deine Strafe gegenüber der Gesellschaft irgendwie ab. Ja, ja, das schon. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, bist du selber verfassungsfeindlich? Ja, ja, genau. Richtig, also irgendwelche genau, Background-Checks. Solche Sachen müssen dann natürlich kontrolliert werden, aber, wie kann man irgendwie dazu beitragen, dass der kleine Mann, die kleine Frau wieder sprechen können? Ja, da hätte ich natürlich, also da hätte ich ein bisschen Sorge vor halt zufälligen Bias sozusagen, wenn halt, ne, das halt. Aber ich meine, wenn du es random auswählst zum Beispiel, wenn du 100 Leute hast, random auswählst, und das ist dann ja auch nicht ein, die dürfen einfach reinrufen, ja, es gibt ja, schon ja, Regeln und, ja, ja, und was weiß ich. Und das ist jetzt auch nicht so, dass dann einer immer nur Stunk machen kann und das ganze Ding sprengen kann. Ja, ja. Und es gibt bestimmt dann Regeln, aber einfach dieses, wir haben nochmal Fragen, wir haben das diskutiert und wir möchten bitte, dass das und das nochmal erklärt wird, weil wenn wir es nicht verstehen, gibt es hundertprozentig draußen Leute, die es genauso wenig verstehen. So, ne? Ja, ja, also das, auf jeden Fall. Also der Gedanke gefällt mir, wie gesagt, da habe ich halt nur so ein paar Sorgen von mir, entweder halt also zufälliger Bias, weil die Leute, die sich auf die Liste schreiben lassen, ist wahrscheinlich keine zufällige repräsentative Auswahl, logischerweise. Du kannst ja auch niemanden, kannst auch nicht losen mit der ganzen Bevölkerung und sagen, du bist nee, jetzt das, immer da. Das stimmt schon, aber also ich kenne genauso von der linken wie von der rechten Seite, welche die dann auf jeden Fall als erstes hier schreien würden. Ne? Ja, genau. So. Und dann, aber die Hoffnung wäre halt, dass es dann sozusagen aus, also genau, nicht nur die Extreme repräsentativ sind, ist sozusagen für die Gesellschaft. Ja, genau. Das muss man irgendwie sicherstellen. Ja. Wobei ich, also, genau, also, für mich, also das klingt für mich eher nach zwei unterschiedlichen Ansätzen. Ja, einerseits habe ich ja schon, Bundestag braucht man ja gar nicht mehr, wenn man dein erstes Konzept hat. Ja. Und auch wieder, dass dieses Nähere wäre ja auch dadurch dann schon gegeben, wenn sich Parteien breiter aufstellen müssen und es Fachbereiche gibt, in denen dann Leute, da werden wahrscheinlich eh dann Leute, die mehr Ahnung von den Themen haben, die schon dabei sind. Also, ich finde, das klingt sehr schön. Also, ich wäre dabei. Ja. doch. Also, ja. Also vor allem, selbst wenn es irgendwie ein bisschen aufgeblasen wird, sozusagen, also was ist aufgeblasen, breiter aufgestellt sozusagen, wenn es dafür besser wird, als Wähler sozusagen sich an der Demokratie zu beteiligen, das kann man sich ja auch dann was kosten lassen, sozusagen. Ne? Wie immer, also das Herzstück. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das Greifbare fehlt, weil du jetzt einfach wirklich immer dieses, ob ich jetzt da mein Kreuz setze oder da, ist doch eh alles irgendwie das Gleiche. Also ich finde es so Parteiprogramme unfassbar mühselig durchzugucken. Es ist super viel PA-Geplänkel, es ist super viel irgendwie, weißt du, ich komme aus der Kommunikation und es ist so viel leeres Geschwafel, Hauptsache es klingt irgendwie klug und schlau und so, aber es ist nicht wirklich wie Substanz dahinter. Ja. Was halt auch wieder daran liegt, dass es halt so breit aufgestellt ist, alles in diesem Paket und du musst gar nicht über ein Thema lange reden, so. Also kannst gar nicht, oder? Du musst keine feste Meinung zu irgendwas haben und wehe, du hast eine feste Meinung zu irgendwas, das ist ja auch schwierig. Aber vielleicht würde dann, ne, um das, den Kreis sozusagen einmal zu schließen, vielleicht eine größere Diskussionskultur auch wieder möglich sein, wenn man nicht direkt immer verhaftet wird, für, ich muss jetzt für meine Partei einstehen, egal was sie macht. Sondern das wird dann ein bisschen aufgebrochen, dieses Parteiding, vielleicht. Ja, und es könnte auch, also was ich nur auch zu Anfang direkt als Gedanke hatte, ich frage mich, ob das auch in gewisser Weise einem, also zumindest mal Populismus entgegenwirken würde. Ja. Und vielleicht sogar auch, ich sag mal, Radikalisierung oder Extremisierung. Ja. Weil was dadurch halt eine Konsequenz wäre, keine Ahnung, wenn jetzt eine Partei sich zur Wahl stellt mit einem Thema, was halt sehr die Gesellschaft spaltet sozusagen, sehr kontrovers ist und populistisch Politik betreibt, dann wären sie ja vielleicht in der Situation, selbst wenn sie darin erfolgreich sind in ihrer Wahlkampagne, sitzen sie dann direkt im Ministerium und haben einen bestimmten Plan formuliert und dann müssen sie auch liefern. Richtig. Und das heißt, wir haben nicht mehr dieses, also es gibt ja auch bei der AfD beispielsweise dann die Stimmen, die sagen, lass die doch mal machen oder sowas. Genau. Und im Moment ist das dann halt die Konsequenz, ja okay, die mal machen lassen, heißt die in die Regierung setzen und 4 Jahre lang machen lassen. Genau. Ja. Und in so einem System wäre es ja, einerseits, sie wären dann in dem Ministerium, das ihnen so wichtig ist. Genau. Und sie hätten dann da ein Projekt, einen Auftrag. Genau. Und dann könnte man im, sozusagen im kleineren, im lokaleren Maßstab einmal schauen, okay, macht ihr denn erfolgreiche Politik oder nicht? Ja. So. Ja. Und sozusagen Leute, die nur Populismus betreiben und gar keine praktische Politik machen können, würden dann schneller ausgesiebt werden. Ja. Also die Gefahr ist natürlich, dass manche Mechanismen sehr viel langsamer werden, weil du sozusagen nicht mehr ein großes Ganzes hast, das dann sagt, okay, wir wollen jetzt das nach vorne bringen und wir haben die Stimmen dafür, das jetzt so schnell wie möglich durchzuprügeln. Andererseits hast du dann, glaube ich, einen besseren Kontrollmechanismus, dass nicht mehr eine Partei dann sagen kann, ja, dann machen wir die Handbremse jetzt lose vom Schuldenmachen. So. Beschließen wir jetzt einfach. Oder wir beschließen jetzt einfach Verfassungsschutz. Wer braucht den schon? Ja, genau. Also, ne? Also du hast dann einfach nicht mehr dieses, du hast ein paar mehr Schraubstellen dazwischen, die solche Dinge dann aufhalten können. Ja, genau. Also genau, Kontrollmechanismen müssen wir wahrscheinlich dann nochmal neu betrachten oder umdenken, weil zum Beispiel sowas wie die Zweidrittelmehrheit ist dann ja nicht mehr so zuverlässig oder das muss nicht mehr in der gleichen Weise vielleicht. Anders. Oder also da muss man natürlich nochmal dann neu drüber nachdenken, wie sichert man das ab, aber das ist ja nicht an sich ein unlösbares Problem, sondern halt nur etwas Neues, umdenken. Was halt umstrukturiert wird. Genau, ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich so schwierig finde an ganz vielen Themen, ist so dieses, wir versuchen immer öfter oder so viel Probleme neue Probleme mit alten Lösungen irgendwie anzugehen. Versuchen ganz oft dieses, wenn wir jetzt noch zum dritten Mal mit dem Kopf gegen die Wand rennen, dann gibt die Wand auf jeden Fall dieses Mal nach. Und dieses, wir müssen, glaube ich, anfangen umzudenken und zu trauen, mal größer zu fragen. Wir versuchen jetzt, die Demokratie zu schützen in einem System, wo die AfD möglich war, so wie sie es jetzt ist. Ja. So, wie können wir ein System vielleicht besser machen, indem wir einfach mal andere Fragen stellen, indem wir einfach mal fragen, ist der Status quo, den wir jetzt so lange gelebt haben, ist der noch so sinnvoll? Mhm. Müssen wir den vielleicht anpassen? Wie mit Schule zum Beispiel. Warum lernen wir in vielen Schulen immer noch so wie vor 100 Jahren? Muss das sein? Ja. Und ja, gerade so Schulsystem ist ja was, also was so im Alltag, wenn Leute irgendwie über Politik reden, kommt das voll häufig als wichtiges Thema. Ja. Aber wenn du halt eine Bundestagswahl, also ist ja eh Ländersache, also wenn du Hamburg-Wahl machst sozusagen, dann ist, keine Ahnung, ist häufig, also genau, also das war auch noch eine, was ich mich gefragt habe, ob vielleicht dadurch auch, ich sag mal, der Spagat zwischen kurzfristig wichtigen Dingen und Langzeitprojekten besser geschlagen werden könnte. Die Vorstellung, den Gedanken, den ich dazu hatte, war, ob man in diesen einzelnen Wahlen dann auch vielleicht variable Wahlperioden haben könnte. Ja. Das heißt, eine Partei kann sagen, jo, wir wollen hier das hier ändern, ist voll wichtig, aber dauert nicht lange. Ja. So, dann hätten wir gerne, wir brauchen ein Jahr Zeit dafür und dann sind wir auch wieder weg. Ja. So, wir wollen es nur machen. Wollen nur einmal führen. Genau, wir wollen das hier so, das ist wichtig für uns, so, wir finden das cool, wenn ihr findet, das ist auch cool, gerne, aber ein Jahr brauchen wir dafür, mehr nicht. Und andererseits, andere Parteien könnten halt sagen, okay, in einem anderen Bereich, okay Leute, wir brauchen eine groß angelegte Digitalisierung in Deutschland, das wird lange dauern. Genau. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir haben einen Plan, wir brauchen 10 Jahre. 10 Jahre ist natürlich zu lang. Klar, natürlich. Aber dann würde man vielleicht sagen, okay, verfassungsrechtlich ist festgelegt, keine Ahnung, Spätestens alle 4 Jahre gibt es eine Neuwahl, aber dann ist halt quasi die Wahl, okay, es wird erstmal bestätigt, ob sie noch weitermachen wollen oder nicht. Genau. Das wäre ein Ansatz. Aber dann könnte man halt, und dann wäre es leichter möglich. Dann wäre es leichter möglich, sozusagen die Langzeitprojekte auch damit zur Wahl anzutreten und das sozusagen greifbar zu machen. Ob das, weil diese Generationsprojekte einfach so fehlen, die Weitsicht von manchen Dingen, die müsstest du dann halt viel besser kommunizieren, viel besser klar machen, dass halt jetzt ein Habeck mit seinen Wärmepumpen irgendwie total kommunikativ und wie er es gemacht hat, irgendwie nicht so richtig den Ton getroffen hat, dass aber schlussendlich etwas geändert werden muss und dass diese Änderung lange dauern wird und dass wir jetzt damit anfangen müssen, damit wir in 10, 20 Jahren die Ergebnisse davon sehen können, wird so nicht mehr gelebt. Ja, genau. Und es ist ja auch schwer mit 4 Jahre Wahlperiode jedes Mal Umbruch, weil du kannst ja gar nicht viel länger planen, weil du weißt ja nicht, was danach passiert. Ja. So. Oder auch, also jetzt gerade, es wird ja auch immer mehr, dass quasi eine Regierung, also in den USA ist das gute politische Tradition, ein Regierungsumbruch, andere Partei kommt rein, macht erstmal so viel rückgängig, wie sie können. Platz vorher. Ja, genau. Und das ist ja in Deutschland auch schon ein bisschen so angeklungen in den vergangenen Jahren. Das heißt, das wäre auch hilfreich, dass man halt und das macht das ja auch ehrlicher. Es ist halt nicht immer dieses, wir boxen jetzt nochmal kurz vor knapp noch Sachen durch oder der Ton ändert sich auf einmal, weil wir alle wissen, in ein paar Monaten ist eine Neuwahl. Ja. Also, sondern es ist halt eher dieses, okay, ich kann vorher ganz klar sagen, Leute, das ist ein großes Projekt, ich brauche dafür so viel Zeit. Wenn ihr glaubt, das ist wichtig, dann gebt mir die Zeit, wenn nicht, dann halt nicht. Genau. Und man kann dann, wie gesagt, auch kontrollieren. Man kann sagen, ihr habt gesagt, in den ersten 4 Jahren schafft ihr das. Ja, genau, Roadmap halt. So. Wie viel, also ihr seid jetzt bei 80%, das klingt gut. Wir vertrauen euch jetzt die nächsten 4 Jahre auch nochmal an, den restlichen Teil eures Plans irgendwie umsetzen zu können. Ja, genau. Aber wir müssen halt euren ganzen anderen Kladderadatsch, den ihr nicht so gut gemacht habt, den müssen wir nicht wieder mitwählen. Ja, genau. Wir wählen euch halt da nicht mehr. Da habt ihr euch nicht gut angestellt. Aber hier läuft gut. Leuten lief nicht so gut, aber da habt ihr es super gemacht. Ja. Deshalb wählen wir euch da wieder. Ja. Ne? Und das wäre dann, glaube ich, also... Ich glaube, das kriegen Wähler auch hin. Also ich glaube nicht, dass das überfordert ist. Ja, das glaube ich, einen besseren roten Faden vielleicht ziehen. So. Also das... Ja, genau. Das ist halt nicht so dieses, jetzt konnte ich meinen, keine Ahnung, Digitalisierungsplan nicht mehr umsetzen, weil Ukraine-Krieg war oder so. Das ist doch nicht dein Ministerium. Keine Ahnung, Wilhelmshaven gar nicht so umbauen, dass meine Yacht da jetzt irgendwie reinpasst. Das auch, So, ja. Ist das gar nicht dazu gekommen. Ja. Ja, genau. Ja. Also ich finde es super cool, dass du das mit mir geteilt hast. Ich denke auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, du hast da ein kleines Kollektiv irgendwie, mit dem du das jetzt teilst. Ja, mal schauen, wie Leute neue drauf Ideen, anspringen. Neue Ideen mit reinbringen. Oder auch einfach sagen, Leute, wisst ihr, was ihr komplett vergessen habt? Das. Ja. Und deshalb funktioniert das halt alles leider nicht. Das und das Problem ist doch voll offensichtlich. Das kann doch gar nicht klappen. Warum habt ihr daran nicht gedacht, ihr linken Loser? Ja, ich bin sehr darauf gespannt. Hat mir so schon viel Spaß gemacht. Danke, auf jeden Fall. Was da passiert. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.